Also wir brauchen heute auch alle noch gar nicht so eine Angst davor haben, dass KI uns ersetzt. Es ist halt ein Tool, was uns hilft, 15% effizienter zu werden. Im Normalfall ist es das. Also es gibt einzelne Berufsbilder, bei denen das vielleicht anders ist. Denkt man so an Callcenter, da gibt es natürlich hier mehr Effizienzen, die man heben kann. Aber normalerweise ist das halt nicht so, dass man da ganze Jobprofile komplett ersetzen kann. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Jan begrüßt heute Jan Schmidt-Prüfer, den Mitgründer der Confias AI Solutions, einer Beratung rund um das Thema künstliche Intelligenz. Vor etwa einem Jahr haben sich die Jans im Café Paris getroffen und über die Geschäftsidee gesprochen. Eine Art KI-Sprechstunde und Weiterbildung für Unternehmen und deren Mitarbeitende. Jan war direkt begeistert und wurde zum ersten Pilotkunden. In dieser Folge sprechen die beiden über die Entwicklung des Unternehmens und denken die nächsten strategischen Schritte durch. Wie kann die Confias AI Solutions durch Schlüsselpartner, Nutzenfokussierung und den Ausbau von Vertriebskanälen wachsen? Außerdem reden sie darüber, wie moderne UnternehmerInnen künstliche Intelligenz ganz konkret für sich nutzen können, sei es für die Text-, Bild- und Videoerstellung oder das Komponieren ganzer Songs. Also, her mit den spannenden Einblicken in eines der relevantesten Zukunftsthemen unserer Zeit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencoach-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Jan, willkommen auf der Ideencoach. Vielen Dank, lieber Jan. Ja, genau. Für die Hörer vielleicht schwierig, zwei Jans, für uns nicht, weil immer nur einer vor uns sitzt. Genau. Ja, Jan, vielleicht vorweg, die Geschäftsidee, über die wir gleich reden, die habe ich vor allem deswegen kennengelernt, weil du mich, glaube ich, vor ungefähr 10 Monaten oder so mal angesprochen hast, mir eine Geschäftsidee zu erzählen, um von mir irgendwie dazu Feedback zu kriegen. Und dann war es so, dass ich das spannend fand, dass wir sogar dann Pilotkunde geworden sind. Also von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt Eigeninteresse hier ist oder nicht oder so, aber das soll unser Hörer wissen. Also wir waren irgendwie einer der ersten 1 oder 2 oder 3 Kunden, sowohl die Business Pilot, die die Gründerplattform macht, wie die Everest. Ja, und vielleicht setzen wir uns nochmal in die Zeit zurück. Ich glaube, es war im Café Paris. Richtig. Und du hast mir diese Geschäftsidee, ist schön laut da, dass man sowieso nur die Hälfte versteht, die Geschäftsidee erzählt. Was war das, was ihr vorhattet damals? Ja, wir haben Anfang letzten Jahres, also Anfang 2023, eine KI-Beratung gegründet. Eine Beratung für den Schwerpunkt generative künstliche Intelligenz. Eben das, was mit dem großen Hype und ChatGPT Anfang letzten Jahres aufgekommen ist. Und der Schwerpunkt der Idee war oder ist in Teilen auch heute noch, das in die Unternehmen reinzubringen und jeden Menschen am Arbeitsplatz damit helfen zu können. Und darum herum hat sich jetzt mittlerweile auch noch ein bisschen mehr entwickelt, was wir in unserem Produktangebot haben. Die Grundidee war es, Schulungen zu geben und den Unternehmen strategisch zu helfen, auf diesen Weg der KI zu gehen. Genau, so war das ungefähr damals auch schon. Und in meinem Kopf klackerte dann Folgendes. Ich hatte in den letzten 1-2 Monaten zu dem Zeitpunkt schon irgendwie mehrere MitarbeiterInnen, die mich fragten so, hey, wie machen wir das? Was machen wir denn damit? Und so. Und ich merkte so, oh Gott, ich habe gar nicht genügend Ahnung, um das alles zu entscheiden, was jetzt zu entscheiden ist. Und in dem Moment dachte ich so, ah, super, Outsourcing meiner Geschäftsführerverantwortung. Ich hole euch rein. Ihr macht die Schulungen und du machst eine Sprechstunde und alles, was da an Ideen kommt, das filterst du vor. Und wir denken dann gemeinsam drüber nach, was jetzt für uns strategisch am relevantesten ist, wo ist das Brett dünn, wo ist es dick. Ja, und so ist es dann eigentlich auch ungefähr gekommen, ne? Ganz genau. Also das hat auch sehr viel Spaß gleich mit euch gemacht. Ihr seid da, muss man auch sagen, Vorreiter. Ihr seid sehr offen dazu. Wir hatten das Unternehmen auch mit dieser Prämisse gegründet, dass wir dachten, im Grunde genommen brauchen alle Unternehmen das mit der KI und eine Sprechstunde und die Schulung. Ich glaube auch, das brauchen auch alle Unternehmen. Aber die meisten Unternehmen sind da nicht so offen wie ihr. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, warum ich ja auch heute nochmal hier sitze, weil ich da auch nochmal ein bisschen Input gerne von dir dann dazu haben möchte, was also unser Wachstum angeht. Also wir sind auch sehr gut losgelaufen, haben natürlich noch etliche mehr Kunden nach euch als Pilotkunden dann auch gewonnen und zum Teil auch große Konzerne. Also wir haben zum Beispiel einen über 100.000 Mitarbeiter Konzern als Kunden aus Essen und da sind wir auch schon ganz gut gewachsen, aber in Summe auch noch nicht so, wie wir das wollten. Also ich wollte eigentlich dieses Jahr schon eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitenden haben und dementsprechend hoffe ich da noch ein bisschen Unterstützung von dir auch heute nochmal aus diesem Podcast mitzunehmen. Genau, ja. Ja, da kommen wir ein bisschen später zu, aber es ist vielleicht ganz für unseren Hörer, für unsere Hörer ganz spannend, worauf es hinausläuft. Vielleicht gehen wir mal einmal erstmal das Geschäftsmodell rein. Also Kunden sind Firmen mit ja, was der Zielkunde? Über 100.000 Mitarbeiter und wir sind jetzt irgendwie, haben 20 Mitarbeiter, ist so eine gewisse Spanne, ne? Also im Grunde genommen kann jedes Team, also jede Organisationseinheit in einem Unternehmen, wenn sie so mindestens 5 Mitarbeitende hat, da unser Zielkunde dann genau sein. Und der Nutzen ist, ich das nochmal, das fand ich damals total spannend und ich glaube, das vielleicht ist das nachher auch nochmal spannend. Einerseits der Nutzen natürlich, dass man seine Mitarbeiter mitnimmt, dass man sie enabled, empowered, mitdenkt. Und andererseits, dadurch, dass ihr dann mit den Mitarbeitern arbeitet, könnt ihr mir dann als Geschäftsführer, als CEO oder als was auch immer, Abteilungsleiter, danach ja auch sagen, wo gibt es spannende Anwendungsfelder, wo sind die Leute motiviert zu, möglichst beides, ne? Und nicht irgendwie, die sind besonders motiviert in das, was besonders schwierig ist oder so. Also ich bekomme quasi ein Gefühl dafür und ihr helft mir, Dinge zu entscheiden. Das ist ja am Ende der Job von Führungskräften, Dinge zu entscheiden. Wir gehen nach links und nicht nach rechts oder andersrum, ne? Genau so ist es. Also das, was jetzt mit generativer KI und künstlicher Intelligenz insgesamt auf uns zukommt, ist ja eine große Revolution. Und anders als bei vielen vorherigen Stufen von neuen Technologien und Revolutionen ist das jetzt sehr viel schneller. Das heißt, es kommen auch ständig eben neue Informationen da in den Umlauf und das macht es Führungskräften, Inhabern, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern sehr schwer mit standzuhalten und den Weg mitzugehen und vor allem auch in der Geschwindigkeit, das alles nachzuvollziehen. Und da versuchen wir zu helfen. Und das ist genau auch unser Ansatz, dass wir zum einen die Mitarbeitenden von den Unternehmen in der Basis einmal schulen, auch Ängste nehmen, Widerstände gegen das Thema abbauen und durchaus aber auch auf die negativen Seiten, die das Ganze auch haben kann, auch hinweisen. Und auf der anderen Seite die Führungsebene der Unternehmen mitnehmen und auch in die Strategie damit reingehen und mithelfen, das gesamte Unternehmen da auch in die richtige Richtung zu transformieren. Also die Buzzwords von Nutzen wäre dann eine Weiterbildung. Ne? Bisschen dieses Ängste hatten wir durchaus ja hier auch. Wir haben ja dann so ein kleiner, ihr habt eine Survey gemacht, was die Leute so denken, was sie schon mal benutzt haben und so. Da gab es ja durchaus ein, zwei Leute, die sich da sehr explizit negativ geäußert. Ich erinnere mich, einer hatte, wenn ihr das macht, verlasse ich das Unternehmen. Ja. Also auch da kriegt man ein Gefühl für, das könnte man ja so fast dann so Change-Kommunikation oder so, ne, dass man erstmal ein Gefühl hat, wie die Sensibilität ist. So, nächstes Buzzword wäre eigentlich Fachberatung. Ne? Also ihr seid die Fachexperten und könnt uns sagen, wenn wir es machen, wie sollten wir es machen, wo sind die Probleme, was sollten wir auf keinen Fall machen. Mit was können wir mal anfangen, um Erfolgserlebnisse zu haben? Und dann das letzte, Strategieberatung. Genau. Ja. Und so sind wir gestartet. Was wir jetzt auch noch hinzugenommen haben, ist das Thema Umsetzung. Wir sind jetzt alle nicht die Techies in dem Sinne, dass wir selber da irgendwelche KI-Modelle programmieren könnten. Dafür haben wir noch ein Schwesterunternehmen, was wir mit dann reinnehmen in die Projekte. Und wir projektieren das dann und machen das Projektmanagement mit denen dann eben auch zusammen in der Umsetzung. Ganz schön viel, ne? Also man sagt ja eigentlich, in der reinen Lehre, konzentrier dich. Jetzt einer, der Weiterbildung macht, Fachberatung, Strategieberatung und dann auch noch Umsetzung. Das ist genau das, weswegen wir das auch über ein Schwesterunternehmen machen, weil wir auch merken, dass das einfach zu viel wird. Also gerade das Feld der künstlichen Intelligenz ist extremst breit. Da kann man halt über die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und den Menschen gehen. Das ist im Grunde genommen eigentlich das, was unser Schwerpunkt auch erstmal ist, mit, wenn man die Organisation noch mit dazu nimmt, mit der Strategie. Man kann darüber gehen, was das für IT-Landschaften dann bedeutet, wenn man da irgendwas einführt. Man kann auf die Modelle, die man selbst programmiert, dann mit reingehen. Man kann tief in die Prozesse reingehen. Also es ist sehr, sehr, sehr breit. So, und wie du das auch richtig sagst, wir müssen uns da auch konzentrieren. Und unser erster Ansatz war, da wirklich erstmal auf die, ich sag's mal, Erwachsenenbildung, die Schulung der Mitarbeitenden. Es gibt dann so Videokurse und so. Vielleicht springen wir eben zum Angebot. Ja. Was bietet ihr an? Also ich erinnere mich, ihr habt dann so Einsteigerkurse gemacht, wo jeder remote alleine sich das anguckte und es dann so Gruppentermine gab, wo man das nochmal diskutiert hat, wo man es vertieft hat. Genau. Also wir haben eine Säule, das ist die sogenannte Akademie bei uns. Also das Unternehmen heißt ja Confias AI Solutions und die Confias Akademie bietet alles drumherum an, was dieser persönlichen Fortbildung des Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden dient. Und da haben wir von Einsteiger-Crashkurs, den wir auch häufig kostenlos anbieten, um so ein erstes Einstiegsangebot zu haben, bis hin zu einer mehrwöchigen Learning Journey, so nennen wir das. Das ist sozusagen das Premium-Angebot, was ihr ja auch freundlicherweise damals gebucht hattet. Das geht dann über mehrere Termine. Das beginnt mit dem Survey, den du vorhin auch schon nanntest. Dann geht es eben weiter über mehrere Präsenztermine und zwischendurch auch ein Self-Learning von den Mitarbeitenden, dass die auch am Arbeitsplatz selbst sich nochmal fortbilden können, sodass es dann immer wieder einzelne kleine Kontaktpunkte über mehrere Wochen hinweg gibt, um das Thema zu verfestigen. Und mündet dann im Idealfall, das haben wir auch gemacht, in einer Nachbetreuung, in der es zum Beispiel sowas wie eine Sprechstunde gibt, in der immer nochmal geguckt wird, welche Use Cases sind denn jetzt auch am einzelnen Arbeitsplatz gefunden worden. Also Pilotprojekte, ne, habe ich das genannt. Also mir war ganz wichtig, weil wir auch hier sehr ungeduldig sind, dass wir relativ schnell dahin kommen, dass wir dann, dass Leute was vorschlagen und dass wir dann 1, 2, 3 Sachen auswählen, die dann umgesetzt werden. Pilotprojekte, so dass dann andere davon hören, ne, selbst bei so einem kleinen Laden mit 20 Leuten, bekommt man dann nicht mit, was die anderen so machen. Und dann in unseren Morning-Shows, also unseren zweimal die Woche Remote-Meetings, dass dann immer mal wieder was vorgestellt wird, guck mal, was wir jetzt gerade machen. So. Genau. Und da die Neugier steigt und alle mehr Bock haben, sich damit zu beschäftigen und sich vielleicht für das nächste Pilotprojekt bewerben. So. In meiner Erfahrung gibt es von diesen Use Cases oder Pilotprojekten zwei große unterschiedliche Kategorien. Das eine ist die Kategorie, was kann jede einzelne Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz selbst machen? So, das sind die eher kleineren Use Cases. Das ist bei uns auch in der Akademie mit drin, dass wir das eben versuchen, auch noch mit herauszukitzeln, zu begleiten, auch da schon zu unterstützen. Dann gibt es aber auch die ganz großen Unternehmens-Use Cases, die auch häufig aus solchen gedanklichen Prozessen dann mit herauspurzeln, wie du es jetzt eben beschrieben hast. Das sind eben größere Implementierungen, für die man beispielsweise dann auch nochmal eigene Modelle vielleicht einführen muss. Das sind größere Use Cases. Da haben wir eben diese eigene Säule dann auch noch mit aufgebaut, von der ich eben auch noch sprach, diese Implementierungssäule. Was damals, das muss ich auch noch kurz als Anekdote erzählen, besonders lustig war, als dieses ChatGPT aufkam und man davon las und so, da der erste, mit dem ich darüber sprach, war mein Sohn, der war damals 16 und dann habe ich den gefragt, ob er das kennt, der meinte, ja, wir benutzen das seit einem Jahr und in der Klasse. Und dann erzählte er so ein bisschen, was er da schon ausprobiert hatte und so. Da war ich wirklich total verdutzt. Und dann war ich beim Mittagessen hier in der Firma und habe diese Geschichte eigentlich so als humoristische Einlage erzählt. Und dann wurde es so ganz still im Raum. Und dann habe ich gefragt, so, wer von euch hat den schon benutzt? Und dann sagte, ich glaube, Gesa, den Newsletter, den, wo du eben geschrieben hast, dass er so toll gelungen hat, den hat auch Chat geschrieben. Und dann wurde mir klar, dass in meiner Firma längst das alles benutzt wird. Der Einzige, der es nicht mitbekommen hat, war ich. Toll. Und das war auch quasi so ein Ding, ne? Also selbst wenn ich das jetzt als Führungskraft mich nicht drum kümmere, wird es auch entschieden. auch nicht Entscheidung ist eine Entscheidung. Und das war auch eine Motivation, euch an Bord zu holen und zu sagen, nee, ich will irgendwie das systematisch machen, ich will das irgendwie wissen. Gut, also zurück zum Angebot. Also es gibt quasi Erwachsenenschulung, es gibt eine Nachbetreuung, es gibt eine Pilotprojektbetreuung. So, und was ist das Ertragsmodell? Das Ertragsmodell ist im Moment am meisten tatsächlich über die Akademie. Also, dass wir diese Schulungen anbieten und dort pro einzelnen Teilnehmenden dann eine Fee erheben. Teilweise machen wir auch Pauschalangebote, dass wir beispielsweise eine für bis zu 10 Plätze anbieten, eine Schulung, und dann gibt es einen Pauschalpreis dafür. Das ist immer sehr individuell dann auch noch mit den Kunden. Aber das ist das, aus dem wir am meisten dann eben verdienen. Nebenher machen wir eben auch noch einzelne strategische Projekte. Das ist etwas, was wir aber noch nicht vertrieblich jetzt nach vorne geschoben haben. Auch Stichwort Fokussierung. Also wir haben uns jetzt erstmal auf das Thema der Schulung, diese Akademie mehr gestürzt. Und was wir jetzt auch, weil der Kunde eben danach fragt, mehr nach vorne schieben, ist das Thema Implementierung. Und bei Implementierung würdet ihr dann wie? Euch nach Stunden verkaufen oder? Ja, das ist dann eher. Das erste ist ja schön skalierbar, ne? Ihr baut die Kurse und so. Dann gibt es sicherlich ab und zu mal in Präsenz. Aber da könnt ihr dann ja auch one to many, also kann einer von euch im Zweifel viele hundert Mitarbeiter bespielen. Richtig. Das ist sicherlich nicht mehr so leicht skalierbar. Also da sind wir, wie gesagt, noch am Anfang. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, da geht es darum, ein Tool einzuführen, das Rechnungen ohne Bestellbezug, also häufig gibt es im großen Konzern Rechnungen, wo keine Bestellung vorher ausgelöst wurde, sondern da kommt einfach irgendwann die Rechnung rein. Und dann ist das Tool, was wir da jetzt entwickeln, in der Lage, einen Buchungsvorschlag zu erzeugen, sodass die Buchhaltenden anschließend nicht mehr selber sich überlegen müssen, auf welches Konto muss das gebucht werden, sondern dass es dann direkt verbucht wird. Das machen wir mit unserem Partnerunternehmen zusammen. Unser Teil bei dem Ganzen ist, dass wir das Projektmanagement dann machen. Das ist eine Stundenabrechnung, und wir kriegen dann auch noch eben einen Teil von dem Gesamtprofit, der dabei rauskommt, dass wir dann halt eben auch so ein bisschen noch an der Umsetzung damit, die wir dann eben einkaufen und wir als Partnerunternehmen dann auch noch mitverdienen. Ja. Gut, okay. Ja, also haben wir dann ungefähr das Angebot verstanden. Vielleicht gehen wir noch mal kurz rein. Wieso kannst du das überhaupt? Also was ich über dich weiß, ist natürlich, dass du viele Jahre schon Berater bist. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man Weiterbildung konzipieren kann. Und du warst ja auch, hast irgendwie schon 1, 2, 3 Unternehmen eher nicht gegründet, eher übernommen, ne? Und dann restrukturiert und verkauft, ja, oder? Also tatsächlich habe ich schon 10 Unternehmen selbst gegründet. Das mache ich jetzt seit 2006, 2007. Ich war vorher schon so ein bisschen nebenberuflich selbstständig. Ich habe vorher in Konzernen noch gearbeitet, bei Philips und bei Otto. Und dann eben diese unterschiedlichen Unternehmen rund um das Thema Beratung gegründet. Das war häufig mit Schwerpunkt Controlling, Finanzen, Buchhaltung. Wir haben eine Steuerberatungsgesellschaft damals gehabt, über die ich dann im Innenverhältnis beteiligt war. Und dann gab es auch noch Unternehmen, bei denen ich mich beteiligt habe und die dann auch mit restrukturiert habe. Das war dann auch noch Part. Dann war ich erst als externer CFO dann da drin. Mein Schwerpunkt war bei diesen und 20 Jahren Beratungserfahrung, die ich jetzt habe, immer auf die einzelnen Arbeitsplatzprozesse bezogen, wie man dort Effizienzen auch heben kann und das auch besser machen kann. Also bis hin zu irgendwelche Excel-Automatisierungen über VBA beispielsweise. Also in diese Tiefe bin ich reingegangen. Ich sage immer so gerne, ich komme so ein bisschen aus der Maschinenraum. Da leuchten seine Augen, wenn man das jetzt sieht. Excel-Optimierung. Ja, es gibt auch Leute, die sich für sowas begeistern können. Ja, genau, die sind selten. Eigentlich müsste man das als Künstler ansehen. Ja, ich weiß, in der Kunstszene wird das nicht gerade als the latest artist stuff irgendwie. Aber wenn man deine leuchtenden Augen hätte sehen können, könnte man vielleicht ein paar bildende Künstler dazu bringen, das doch Thema das ernster zu nehmen. Genau, okay. Genau, aber verstehen wir, ne? Also da ist jetzt der Kontext irgendwie, also Arbeitsplatzoptimierung, und da sind jetzt irgendwie KI-Tools und dann die Anwendung passt. Und deine Partner, mit wem hast du gegründet? Genau, mit. Wer ist das Team? Was ist das Gründerin-Team? Was für gemeinsame Werte habt ihr? Ich habe das Anfang letzten Jahres mit meinem Mitgeschäftsführer Dirk Weiß, Dr. Dirk Weiß, gegründet. Ihn kenne ich auch schon seit über 12 Jahren, wollte mal damals mit ihm zusammen ein Unternehmen gründen. Das hatte dann nicht geklappt aufgrund der weiteren Partner, die wir mit drin haben, dass wir es gemeinsam gegründet haben. Ich habe es dann gegründet, er war dann aber rausgegangen. Ich wollte aber immer mal mit ihm zusammenarbeiten. Und er ist seit jetzt 23 Jahren Top-Level-Strategieberater. Er war bei Roland Berger ganz lange und hat danach auch noch mit ihnen weiter zusammengearbeitet. Also wirklich hohes Level von Strategieberatung, immer mit dem Schwerpunkt digitale Transformation. Und deswegen fanden wir das in unserer Kombination so gut. Also ich sage halt immer, dass ich so ein bisschen mehr aus dem Maschinenraum komme und in den einzelnen Automatisierungen, Prozessen dann eben drin bin. Und er hat den Blick über das große Ganze als der Stratege. Und da sind wir aber immer noch nicht bei deiner Fragestellung, die du eben noch hattest, wie passt das damit zusammen, dass wir dann auch Kurse konzipieren können. Deswegen hatten wir uns im Sommer letzten Jahres noch mit dem Dr. Marc Imroth einen promovierten Sportpsychologen dazu geholt, der 10 Jahre lang, nachdem er zunächst Nationalmannschaften sportpsychologisch betreut hat, dann hat er noch 10 Jahre bei Johnson & Johnson Erwachsenenbildung gemacht und genau sowas dort und dann okay. auch gemacht, bevor er dann Richtung KI auch dort weitergesprungen ist. Okay, gut. Also habt ihr versucht, klingt ja sehr professionell, 2 Doktortitel. Ich bin der Einzige ohne Doktor. Ja, genau. Wahrscheinlich der Einzige, der arbeitet. Ne? Nein, das ist nicht so. Okay. Was verbindet euch? Was würdest du jetzt sagen nach 10 Monaten bei Werte? Ist ja immer ganz wichtig, also dass man da schreibt und lebt, nicht das, was man gerne hätte. Ne, also meistens ja. Auf den Fassaden von Organisationen unter Werte steht immer, was die alles gerne hätten. Meistens ist ein guter Indikator, was da nicht drin ist, ne, weil das ist das, was sie sich am meisten wünschen. Ja. Sondern das, was man längst lebt. Ne, was irgendwie, also wenn man jetzt ein Typ ist, der immer pünktlich ist und die anderen sind auch alle immer pünktlich, dann könnte das schon mal ein Ansatzpunkt sein, dass das einer der Werte ist, die man hat. Ja. Also dadurch, dass ich auch schon so viele Unternehmen gegründet hatte mit ganz unterschiedlichen Partnern, bin ich auch schon sehr geschult in dieser Denke, wer passt denn zu mir? Mit wem arbeite ich gerne zusammen? Und ich habe für mich selber gemerkt, das müssen welche sein, mit denen ich diese Werte auch wirklich teile. Man sagt zwar ja häufig, dass es auch ein Team befruchtet, wenn man sehr unterschiedlich ist. Da ist meine Erfahrung persönlich aber die, dass es gut, wenn das fachlich so ist. Mhm. Aber auf der persönlichen Ebene arbeite ich halt dann doch besser mit denen zusammen, die da auch gleich ticken. Und die Werte, die dahinter stecken, ist, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber wirklich das Gute im Menschen sehen. Dieses nette Menschen sein, nicht auf Teufel komm raus, auf den Profit zu optimieren, sondern halt auch nachhaltig was aufbauen wollen. Das sind Werte, die uns hier eben vereinen. Und dass wir halt auch hanseatische Kaufleute sind, also du kannst dich auch wirklich entlanghangeln, so an diesem Bild des hanseatischen Kaufmanns, das uns komplett verbindet. Auch wenn der Marc Imroth Schwabe ist, aber der passt auch sehr, sehr gut da rein. Genau, ja, der hanseatische Kaufmann ist ja durchaus, versteht jeder was drunter. Manchmal frage ich mich, ob es sie gibt. Ne? Also ich glaube, das sind in Deutschland verteilt und gibt es viele, die danach leben. In Hamburg bei hanseatischen Kaufleuten, die richtig reich geworden sind, gibt es ja viele Geschichten, dass deren Portemonnaies sehr zugenäht sind. Aber vielleicht ist das nochmal ein anderes Thema, mit was man Geld macht oder wie man es verdient. Egal. Okay, verstanden. Wie macht er denn jetzt Vertrieb? Du hast am Anfang gesagt, du willst über Vertrieb reden und bist dann nicht so zufrieden. Sag doch mal, wie du die Kunden, abgesehen von Gespräch im Café Paris, irgendwie die anderen Kunden bekommen hast. Ja, die jetzige Kundenschaft, die ist im Grunde genommen aus unserem Netzwerk. Wir haben über jetzt ja ganz, ganz viele Jahre ein berufliches Netzwerk schon aufgebaut von persönlichen Kontakten, von auch alten Kunden aus der Beratung. Und da sind wir dann eben angetreten an viele Leute und haben nochmal mit ihm über das Thema gesprochen. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich eigentlich persönlich nur bislang Vertrieb in meinen ganzen Beratungsumfeldern gemacht habe. Und das war immer sehr nachhaltig, langfristige Kundenbeziehungen und auch ein etwas stetigerer Aufbau. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, jetzt sehr schnell zu wachsen mit dem Thema künstliche Intelligenz und der Beratung hier. All dieweil das ja auch im Grunde genommen eine logische Weiterentwicklung zu unseren vorigen Beratungsfeldern auch nur war. Und deswegen hatten wir uns vorgenommen, dieses Jahr schon eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitenden zu haben. Jetzt sind wir aber 6 Köpfe, in Anführungsstrichen nur. Und das ist halt nicht so schnell da vorangegangen, weil wir das auch zum einen so ein bisschen unterschätzt haben, wie sehr dieses Thema angenommen wird der Fortbildung der Mitarbeitenden. Das ist nämlich tatsächlich eher so, dass die meisten Unternehmen sagen, oh ja, wir müssen mal irgendwas mit KI jetzt machen, haben wir auch gehört. Wir haben zum Beispiel irgendwelche Daten hier, jetzt möchten wir mal einen Chatbot aufgesetzt haben. Der Sprung hin zu, wir sorgen jetzt mal dafür, dass alle Mitarbeitenden verstehen, um was es hier geht. Dass sie Ängste genommen werden, dass sie mit auf die Reise genommen werden, dass sie das erlernen, wie man mit künstlicher Intelligenz auch gut umgeht. Also dieser Sprung ist halt häufig für die Unternehmen im Moment noch zu weit. Das mussten wir halt jetzt leider auch erstmal da erfahren. Deswegen haben wir halt... Zu weit, ne? Also ist vielleicht, ich würde nicht sagen, das ist nicht das richtige Wort. Also im Vertrieb unterscheiden wir immer nach Wichtigkeit und Dringlichkeit, ne? Ja. Und leider ist das große Problem. Deswegen haben wir vielleicht auch ein paar größere Probleme in unserer Volkswirtschaft gerade, ne? Dass man eher nach Dringlichkeit als nach Wichtigkeit geht, die meisten Menschen. Da gibt es ja jede Menge Tools, Eisenhower-Prinzip und so weiter, womit jeder von uns sich immer wieder quält oder ich mich zumindest jede Woche versuche, was ist jetzt wirklich wichtig und was nur dringend. Aber so, jetzt kann man natürlich versuchen, das kennen wir ja alle, wenn wir so Vertriebsmails kriegen, dass man dann so kriegt, also möchten Sie lieber übermorgen um 14.15 Uhr oder Freitag um 10 Uhr sich mit mir darüber zu unterhalten. Damit versuchen die eine Dringlichkeit aufzubauen, dass ich nicht drüber nachdenke, ist das jetzt gerade wichtig? So, ne? Ja. Aber allgemein Mitarbeiter über etwas weiterzubilden, was so wichtig ist, wie ihr es gerade findet, aber jetzt ein Jahr später uns allen schon gar nicht mehr so wichtig erscheint und ist, wo dauernd Dinge kommen, die wahnsinnig wichtig sind, Transformation, Digitalisierung, also, ne, jeder sagt, das ist das Wichtigste gerade. Ja, und viele Großunternehmen machen es ja so, dass sie dann eher Abo-Modelle von Weiterbildung, wo alles drin ist, ne? Also von agil arbeiten über die neueste Regulierung XY. Und dann gibt es dann auch da den Kursus KI. Ja. So, ne? Als jetzt mit einem Spezialanbieter, dem alles verhandeln. Puh. Ja, unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass die meisten Unternehmen einfach gar nichts machen, was das Thema künstliche Intelligenz als Angebot an die Mitarbeitenden, an die breite Mitarbeiterschaft angeht. Da wird also einfach nichts gemacht. Ich finde dieses Bild dennoch extrem gut, was du gerade aufzeichnest. Also das hilft mir, glaube ich, auch nochmal. Denn es ist aus meiner Erfahrung tatsächlich dieses Dringlichkeitsthema. Denn also wir haben ja auch schon Gespräche geführt mit beispielsweise auch Vorständen aus großen Konzernen, die gesagt haben, ja, wir sehen total die Wichtigkeit, um wieder auf die Semantik zurückzukommen, nur ist das ein Change-Programm, und dafür haben wir jetzt ja noch Zeit, da haben wir jetzt andere, dringlichere Themen. Und das ist dann halt auch ein etwas dickeres Brett, das da vielleicht gebohrt werden muss. Da kann man ja erstmal andere Themen machen. Und der Reflex von den meisten Unternehmen ist es, einfach erstmal Use Cases zu suchen und die umzusetzen. Was ja auch durchaus ein valider Einstieg für viele Unternehmen sein kann, wenn man auch gute Use Cases dort findet. Indem man dann halt auf diese Art und Weise etwas in kleinerem Fokus, vielleicht auch etwas einfacher, ein Problem, was man aus dem täglichen Geschäft hat, damit erstmal löst. Genau, ja. Also ich würde sagen, lass mal wenn wir über Vertrieb reden, mal mit Schlüsselpartnern anfangen. Ne? Kennst ja wahrscheinlich, du hörst ja auch ab und zu den Podcast. Also Schlüsselpartner ist immer jemand, der zum Beispiel jetzt bei Vertrieb, der die Kunden, die ich habe, schon hat, aber mit denen was anderes macht. Und da würde ich jetzt so, ich habe mir jetzt gerade so ein paar Stichworte notiert. Also das Letzte, was du gesagt hast, es gibt ja gerade in ganz vielen Unternehmen Change-Programme, Kulturprogramme, Agilitätsprogramme. Erstmal mal guckt, wer sind da Anbieter, die Soft-Facts liefern? Und vielleicht könntet ihr euch mit denen verbünden und sagen so, wir machen jetzt ein Kulturprogramm, also offener, agiler und sonst was zu werden, am Beispiel von KI. Und dann sagt man, okay, und dann gibt es einen Monat Fortbildung und dann irgendwie gibt es Freiwillige und dann setzen die ihre World Café und was für Tools da alles gibt. Aber es macht die ganze Zeit an einem Beispiel, was ja irgendwie cool ist, weil das ein typisches Beispiel ist. Es macht Angst, es gibt Chancen. Hey, du kannst früher nach Hause gehen, ne? Nutzt ChatGPT und du gehst eine Stunde früher nach Hause und keiner merkt es irgendwie so. Also man könnte das ja ganz unterschiedlich verkaufen. Das wäre so ein Schlüsselpartner. Mir fallen noch ein paar mehr ein. Sag mal, habt ihr schon Schlüsselpartner? Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, mal zu gucken, welche Schulungsanbieter es gibt, also Akademien, und sind zum Beispiel in Gesprächen mit, das sind jetzt zwei verschiedene Schulungsakademien für Berufsverbände. Also das sind Teile von diesen Berufsverbänden, die ihre Mitglieder dort auch schulen. Und da haben wir, glaube ich, relativ gute Chancen, auch da in eine Kooperation reinzukommen. Könnt ihr das auch White Label machen? Also das heißt, dass die Schulungsanbieter euch quasi als Dozent mit Toolwelt irgendwie verkaufen? Also das ist so halb White Label. Also ja. Das wird dann so gemacht, dass dort die das in ihrem Kursprogramm dann darstellen. Und dann kann man aber durchaus sich selber nochmal als Dozent dann auch darstellen. Allerdings ist schon der Wunsch, also zumindest die einen hatten das jetzt auch so sehr klar geäußert, dass Nachfolgeprojekte, wenn man dann zum Beispiel in die Unternehmen nochmal reingeht und nochmal weitere Schulungsprogramme dort macht, dann auch über deren Bücher laufen. Ja. Okay, das wäre was. Sonst noch, fällt dir sonst noch was ein, wo ihr über Schlüsselpartner nachdenkt? Also tatsächlich haben wir da noch nichts wirklich viel weiter gemacht. Wir haben schon mal die Frage aufgeworfen, ob man nicht zum Beispiel mit anderen Unternehmensberatungen zusammenarbeiten kann oder ob es irgendwelche Toolanbieter gibt, die da in Frage kommen. Das sind wir aber noch nicht weiter angegangen. Mhm. Also vielleicht nochmal ein ganz guter Impuls, das nochmal einmal mitzunehmen. Mhm. Also was mir noch einfällt, es gibt ja Beratungsunternehmen, die spezialisiert sind für Gewerkschaften und Betriebsräte. Mhm. Dass man mit denen Schulterschluss macht und sagt, komm, lass uns von Anfang an ein Programm machen, wo die Mitarbeiter mitgenommen werden. Spannend, ja. Restrukturierung könnte natürlich versuchen, an Berater zu gehen, die Cost-Cutting und Unternehmen machen müssen. Dass man sagt so, okay, wir gehen unser Toolset durch und dann können, ja, Mitarbeiter, die sowieso ersetzt werden müssen, können dann ersetzt werden, indem andere Mitarbeiter das mitmachen mit Tools oder so. Bisschen unromantisch, aber ja, das ist also unromantisch und ich glaube, dass das auch noch kein echter Use Case heute ehrlicherweise ist. Also wir brauchen heute auch alle noch gar nicht so eine Angst davor haben, dass KI uns ersetzt. Es ist halt ein Tool, was uns hilft, 15% effizienter zu werden. Im Normalfall ist es das. Also es gibt einzelne Berufsbilder, bei denen das vielleicht anders ist. Denkt man mal so an Callcenter. Da gibt es natürlich hier mehr Effizienzen, die man heben kann. Aber normalerweise ist das halt nicht so, dass man da ganze Jobprofile komplett ersetzen kann. Ja, glaube ich auch, genau. Mhm. Also man arbeitet ein bisschen schneller. Also wenn man jetzt irgendwie ein Team von 10 hat und denen das beibringt, dann kann man vielleicht auf 1, 2, 3 Leute verzichten, wenn man das Gleiche macht. Bei uns ja eher so, dass wir irgendwie weiter wachsen und eben nur noch schneller und effizienter machen und dadurch Dinge Wertschöpfung schaffen, die vorher keine Wertschöpfung geschafft haben. Also zum Beispiel auch die Shownotes von diesem Ideencouch, der kein Geld verdient, das wisst ihr alle, liebe Hörer, weil hier keine Werbung läuft. Und wir machen das eigentlich eher aus Spaß und Liebe. Deswegen versuche ich natürlich immer die Arbeitszeit pro Ideencouch zu reduzieren. Und seit irgendwann letzten Jahres, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das findet. Also jeder, der mir schreibt, welcher Monat das war, werden die Shownotes halt inzwischen mit KI gemacht. Ich glaube, sie sind nicht schlechter geworden, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, das ist ja auch so ein typischer Effekt, dass man auch damit Dinge, die man vielleicht auch gar nicht selber so machen möchte, nicht nur effizienter macht, sondern vielleicht auch einen Tick besser und sich dann aber auf die komplizierteren Dinge und auf die man vielleicht auch mehr Lust hat, dann noch konzentrieren kann. Das heißt, im Grunde genommen ist es halt weniger dieser Einsparungscase, als dass man in Summe einfach mehr schafft und besser als Unternehmen oder als Mitarbeitender dann wird. Hm. Dann fällt mir noch ein, Brand 1, meine Lieblingszeitung, Die haben ja einen Brand 1 Safari, heißt das. Ich weiß gerade nicht, ob man das nennt. Das ist vielleicht auch eine Akademie. Macht man so ein einjähriges Programm mit 4, 5 Präsenzterminen, wird in so eine Peer Group zusammengepackt. Super toll, habe ich mal gemacht. Super, mir super viel gebracht, super gespannt. Und die machen auch immer mehr so Masterkurse oder so. Ne, da sind sehr unternehmerisch denkende Menschen drin. Das wäre vielleicht ein guter Schlüsselpartner. Ich glaube, die haben die Kunden, die ihr braucht, die offen sind, die vorne sein wollen. Was denn mit der Produkttreppe? Hast du den Podcast gehört zur Produkttreppe? Also ich bin ja wirklich fleißiger Hörer deines Podcasts und habe diese Produkttreppe da auch überhaupt erst dann wahrgenommen. Und ich durfte ja den Konter Gromberg, der das erfunden hat oder sich erdacht hat, ja auch schon persönlich kennenlernen. Und die ist tatsächlich mir hilfreich gewesen. Was hast du gelernt dabei? Also insbesondere die Einstiegsstufe. Also dass man halt ein möglichst günstiges Produkt als Einstiegsstufe wählen kann und das eventuell auch kostenlos machen kann. Das ist etwas, was natürlich erstmal sehr einfach klingt, aber es hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet dort. Und wir haben danach dann auch gesagt, ja, wir machen ein einfaches Einstiegsprodukt. Das ist bei uns ein KI-Crashkurs, den wir kostenlos auch anbieten, einfach um uns auch besser kennenzulernen. So, und dann können wir darüber dann auch unseren Vertrieb machen. Das ist auch etwas, was wir auf LinkedIn auch mit anbieten, um dann im Zweifelsfalle dann einfach wirklich mal ein bisschen was gelernt zu haben über KI. Also wir sehen es tatsächlich auch als unseren Auftrag an, darauf hinzuweisen, was hier für eine Welle auf uns auch zukommt. Und im Idealfall werden wir entweder weiterempfohlen oder das ist vielleicht sogar für das Unternehmen selbst dann auch was, bei denen die Teilnehmenden arbeiten. Vielleicht nochmal eine andere Sichtachse. Das war jetzt die Sichtachse Schlüsselpartner. Vielleicht gehen wir nochmal als Sichtachse zurück zum Nutzen. Welches Problem löst du? Also wenn du jetzt an die Kunden denkst, die du schon hast, ne? Welches Problem, was jemand einem anderen als ein Problem beschreiben würde? Ne? Man beschreibt ja einem anderen nicht das Problem, ach, meine MitarbeiterInnen sind nicht genügend auf die Zukunft vorbereitet durch Weiterbildung von KI. Ja, das würde, glaube ich, kein Mensch erzählen. So was, wenn du versuchst mal in deren, die erzählen in der Kneipe jemandem anderen, welches Problem sie haben. Welche Probleme löst ihr? Ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine sehr gute Frage, die ich mir so auch noch gar nicht in dieser Form gestellt habe. Also da müsste ich jetzt tatsächlich jetzt auch einmal nochmal etwas drüber nachdenken, jetzt on the fly. Also ich denke, dass wir insbesondere Führungskräften sehr viel helfen können, wenn sie die Mitarbeitenden auf den Weg mitnehmen sollen, was KI betrifft. Die müssen ja immer gucken, was macht das Team, wie kriege ich das auch eben weitergebildet. Und da ist zumindest aus unserer Sicht KI halt jetzt einfach das Mega-Thema, auf das eigentlich alle schauen müssten. Wir können das natürlich auch, wenn man von der einzelnen Führungskraft das auf die gesamte Unternehmensleitung hochzieht, dann auch mit den strategischen Aspekten noch mit verbinden, dass man da auch dann einen Kompass über uns finden kann, wie kann man auch das Unternehmen daraufhin ausrichten. Wenn ich jetzt auf den einzelnen Mitarbeitenden oder die einzelnen Mitarbeitenden zu sprechen kommen sollte, dann ist es vielleicht das Problem der Unsicherheit, das da herrscht. Ich glaube, dass viele Mitarbeitende total verunsichert sind. Also es gab letztes Jahr eine... Wer hat das Problem? Also ich das ist mehrstufig. Also das hat das Unternehmen, das haben die Führungskräfte. Aber ich glaube auch, dass die einzelnen Mitarbeitenden auch ein Problem dort haben. Denn also es gab letztes Jahr auf LinkedIn eine Umfrage mit 29.000 LinkedIn-Mitgliedern. Und da ist rausgekommen, dass 50% der Teilnehmenden sich überfordert fühlen mit dem Thema KI und da auch Angst vorhaben. Das war auch eine ganz witzige Sache, dass auch fast die Hälfte auch schon angegeben hat, sie wüssten viel mehr über KI, als sie es eigentlich tun und da auch geflunkert dann auch haben. Und das hat relativ klar für uns auch gezeigt, da haben wir auch eine Folie in unseren Präsentationen dann immer gerne noch mit dazu, das hat gezeigt, dass es doch durchaus eben sehr große Berührungsängste auch mit dem Thema KI gibt. Und ich glaube, dass wir da einfach helfen können. Ich würde dich da mal challengen an der Stelle. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Club of Rome 1980er Jahre. Oh, Wachstum ist endlich, lass uns mal was tun. Und 40, 50 Jahre haben wir es vor uns hergeschoben. Also meine Sorge ist, dass das alles zu nebulös, zu allgemein. Ich würde im Nutzen viel tiefer reingehen. Ich würde vielleicht erst mal überlegen, welchen Nutzen habt ihr geschaffen? Und dann, also wir haben irgendwie die Texterstellung, den Lektorierungsaufwand reduziert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spitz, aber irgendwie da jetzt irgendwie. Und also ich habe damals im Café Paris, mein Nutzen war, ihr helft mir zu entscheiden, was ich mache, und ihr helft mir, ihr unterstützt mich als Führungskraft, dass dieses Mörderthema KI, wo meine Leute von mir erwarten, dass wir vorne sind, wo ich auch von mir selber erwarte, dass ich vorne bin, aber ich bin nicht vorne. Du hast ja gesagt, du liest teilweise 2, 3, 4 Stunden am Tag Neuigkeiten zu KI. Das kann ich nicht, das will ich nicht. So, das war mein Nutzen. Also ich delegiere meine Führungsaufgabe zu KI. So, der und nicht so, oh, alle haben Angst, alle machen sich Sorgen, oh Gott, es wird unser Leben verändern. Ich glaube, das führt eher so zu, ja, dann habe ich jetzt gar keinen Bock mehr, da aufzuhören, mit anzufangen. Ja, also tatsächlich versuchen wir das sehr schnell auch zu drehen in Richtung, und das gelingt uns auch, Lust auf das Thema zu haben. Ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, dass wir da auch ein bisschen zu sehr auf dieses übergeordnete Thema dann vielleicht auch gucken, mit wie ist der Unternehmensnutzen auf den einzelnen Mitarbeitenden bezogen. Aber für den einzelnen Mitarbeitenden ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass der sich nicht die Frage stellt mit, okay, KI und jetzt muss ich irgendwie mal was gegen meine Ängste tun, sondern der hat wahrscheinlich an dem praktischen Nutzen dann auch eher Interesse. Und natürlich können wir da auch was anbieten. Genau, also vielleicht können wir gleich nochmal, sagst du gleich nochmal so ein paar Nutzen, ne? Also vielleicht auch für unsere Hörer, was sind die Tools, wo du sagen würdest, für welche Aufgaben kann man am besten gerade Tools benutzen? Ich sage noch einen Satz vorher, das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Letzte Woche war ich auf so einem Workshop und habe an irgendeiner Stelle gesagt, ja, das kann man wirklich jetzt hier in ChatGPT machen. Und dann war Pause und dann hörte ich, wie einer zu dem anderen sagte, ja, diesen Satz hört man jetzt häufiger. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste noch nicht mal, wie ich anfangen soll. Also der hatte anscheinend keine Kinder, die in der Schule ChatGPT machen, weil mein Sohn hat mir das dann gezeigt, wie das geht. Ja. Ne? Also ich glaube, manchmal ist es so banal, das ist irgendwie, vielleicht könnte man das machen so, dass ihr anbietet, nicht Crashkurs ChatGPT, sondern wir nutzen zusammen mit Händchen halten 20 Minuten 2 oder 3 Sachen aus, damit du es einmal im Leben gemacht hast. Irgendwie so, ne? Damit man erzählen kann, ich habe es gemacht. Ja, finde ich sehr spannenden Ansatz. Also im Moment ist unser Crashkurs darauf ausgerichtet, einmal einen großen Überblick zu geben und einmal zu zeigen, was kommt dort, was für ganz unterschiedliche Tools gibt das, was kann man damit auch schon machen? Und da kriege ich ganz häufig das Feedback, boah, super, dass man das jetzt auch einmal gesehen hat. Nur ist es so, dass ich dann halt was zum Beispiel vorführe oder einer meiner Geschäftspartner. Das ist ja auch eine gute Strategie, aber vielleicht könnt ihr ja ausprobieren mit AB-Tests, das ist die Gegenstrategie, ne? Also nach dem Motto, überlasst uns das Allgemeine, was es alles gibt und so. Alles, was ich von dir will, ist, wo sind deine Problemcases? Dann suchen wir, was dazu passt. Und um das zu machen, fangen wir mal an, dass wir mal 2, 3 Nachhilfestunden zusammen machen, wir KI, das ist mal gemacht. Das muss auch kein anderer wissen. So. Finde ich total spannend. Als wenn das so ein Erotik, man mag das so als Erotik, also wie als Schmuddelhefte irgendwie so, ne? Also tatsächlich ist es auch so, dass KI machen und keiner sieht den oder so. Wir haben auch noch keine Unternehmen bislang gefunden, die eine solche Durchdringung schon von KI-Kenntnis hatten, wie euch als unsere Pilotkunden. Die meisten Mitarbeitenden haben mal so ein bisschen mit ChatGPT im privaten Umfeld gearbeitet oder machen das so ganz rudimentär im Berufsumfeld. Und dann gibt es immer nur Einzelne, die natürlich ein bisschen mehr machen, aber die meisten. Es liegt einfach daran, dass hier so viele junge Leute sind, ne? Also die über 40-Jährigen, will ich jetzt mal These, hatten damals auch alle keine Ahnung, aber ich fand es eben besonders toll, dass da mehrere ja besondere Fans geworden sind, ne? Ja. Die sind dann fast über die Stränge geschlagen und haben dann irgendwie in ihrem nächsten Artikel 5 verschiedene animierte Bilder, aber was alles nicht zusammenpasst, aber alles von irgendeinem KI-Bilderkennungs- Bilderstellungsdingens. Du kannst mir auch sagen, welches, ne? Ja, also wahrscheinlich Midjourney genutzt dort genau. An der Stelle. Also es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Tools dort mittlerweile. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Effekt, das ist natürlich auch die Branche. Also ihr bietet auch eben digitale Geschäftsmodelle an und das zieht natürlich auch Leute an, die digitaler dann eben sind. Und wir haben einfach sehr viele klassische Branchen in Deutschland, bei denen es auch Computerarbeitsplätze gibt. Also ich rede jetzt eben nicht über den Blue-Collar-Arbeiter oder die Arbeiterin, sondern über die Computerarbeitsplätze. Und da sehe ich eben auch schon große Unterschiede, natürlich aber auch das Alter. Vielleicht wäre das noch ein Vertriebsansatz, ne? Landingpages bauen, die branchenbezogen sind. Mhm. Ja, KI-Einsatz in Werbeagenturen. Mhm. KI-Einsatz, also quasi jedes Mal, wenn da sind wir Berater doch groß drin, wenn wir eine Sache mal gelernt haben, sofort draus eine Landingpage zu machen. Also dass immer, wenn ihr einen Kunden hattet und einigermaßen verstanden habt und drei Anwendungsfälle, wo ihr dem geholfen habt, dass ihr dann das auf die Branche zieht und so irgendwie Traffic euch holt, aber auch dann in der Akquise direkt auf diese Landingpage geht und nicht auf das große Ganze, wo jeder so das Gefühl hat, das lerne ich sowieso nicht. Da ändert sich alles gerade Wahnsinn. Ich warte noch 2 Jahre mit der Weiterbildung, dann hat sich der Nebel gelichtet, genau. Der Nebel gelichtet oder der Pulverdampf, was auch immer. Ja, tatsächlich sind wir mit SEO, SEA noch gar nicht so weit fortgeschritten. Also wir haben bislang nur auf LinkedIn vermehrt geguckt, um wirklich neue Leads zu gewinnen und neue Kontakte zu gewinnen. Wir haben jetzt eine Agentur beauftragt, die uns dort helfen soll. Bei LinkedIn? Nee, bei SEO und SEA. Ja, das macht auch Sinn. Genau, ich sage mal, LinkedIn ist halt, also ist toll für kurzfristige Erfolge, baut aber nichts auf. Ist immer wieder alles weg. Ne? Also alles, was man jetzt macht, ist in einem Monat weg. Mhm. Während SEO hilft zwar erst in 3 Monaten, aber dann für mehrere Jahre. Also die Landingpage, die man gebaut hat, die man sauber, wo man sauber Keyword-Analyse gemacht hat, saubere Texte geschrieben, echt Nutzwert kreiert, die steigt dann bei Google irgendwann auf die Seite 1, zumindest wenn man jetzt auf ein Keyword geht, wo der Wettbewerb nicht so hoch ist. Und dann bleibt man da auch erstmal. So, ne? Das ist der Unterschied. Also es baut halt skalierbar was auf, während LinkedIn ist so eine Verpuff-Dingen. Ja, also da müssen wir noch mal mehr reinschauen, denn wir sprachen ja auch vorhin darüber, warum das mit unserem Vertrieb noch nicht ganz so weit gekommen ist, wie wir wollten. Und der zweite Punkt ist nämlich, also neben dem, dass die Kunden auch vielleicht noch eine etwas andere Zielsetzung haben, der zweite Punkt ist, dass wir alle bis dato eben noch keinen klassischen Vertrieb gemacht haben, sondern eben über unser eigenes Netzwerk immer die Aufträge mehr als genug dann immer gehabt haben. Und das ist für uns jetzt auch mal eine neue Erfahrung. Deswegen brauchen wir eben auch eine Agentur, die uns dabei hilft, sowas mal aufzubauen. Ja, genau. In unserem Krisentelefon der typische Fall, dass die Leute anrufen, ich brauchte nie Vertrieb zu machen. Und dann kommt irgendwie, und jetzt ist der einzige Kunde, von dem ich 20 Jahre gut gelebt habe, jetzt aber weg. Ja. So, ne? Ja, so schlimm wird es nicht sein. Nee, das ist zum Glück nicht so. Okay, aber jetzt dann vielleicht nochmal für unsere Hörer, so jetzt nach einem Jahr ChatGPT und welche Tools auch immer anwenden, sag doch mal, was so du findest, was so die 3 Anwendungen sind, die besonders viele Menschen, die arbeiten, am Schreibtisch arbeiten irgendwie, der Horror der Jugend, irgendwie, bin beruflich offen, Hauptsache nicht am Schreibtisch arbeiten, die am Schreibtisch arbeiten, was sind so die 3 Anwendungen, wo du sagen würdest, das kann man wirklich schnell machen, da hat man ein schnelles Erfolgserlebnis? Also da muss man ganz klar ChatGPT, wenn man auf das breite Anwendungsfeld geht, nach vorne schieben. Also es kommen pro Monat ca. 800 neue Tools raus. Letztes Jahr war es phasenweise sogar 1000 neue Tools, die sehr, sehr spezifische Anwendungsfälle dann immer haben. Das ist dann aber ganz häufig immer für eine einzelne Sache nur und für den nächsten nicht dann so interessant. Das heißt, wenn man wirklich das jetzt generell beantworten möchte, dann kann ich halt wirklich ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT sagen, weil es halt ganz unterschiedliche Dinge machen kann. Damit kannst du Bilder erstellen. Das heißt, wenn du mal irgendwo ein Bild brauchst, dann kannst du dir ein Bild damit erstellen. Damit kannst du dir Programmiercode, also um zum Beispiel deine Office-Programme zu automatisieren, erstellen. Also VBA-Code ist das. Und dir dann auch von ChatGPT erklären lassen, wie du das implementierst. Und auch Wenn da Fehler auftreten, dann machst du einfach einen Screenshot davon und gibst den Screenshot da wieder rein, wenn du die Bezahlversion hast. Also das hilft dir dann halt einfach auch wahnsinnig. Und das ist das halt, was auch jetzt am längsten schon möglich ist mit ChatGPT, die Texterstellung. Wenn du in irgendeiner Form Texte erstellen möchtest, kannst du mit ChatGPT dort helfen lassen. Und zwar nicht nur den reinen Text zu erstellen, sondern auch in der Ideenfindung, in der Ausarbeitung. Oder du kannst auch theoretisch sowas wie SEO, SEA dir auch damit machen lassen. Für die gesamte Strategie reicht es aber dann eben auch noch nicht aus. Da brauchst du immer noch den Experten dazu. So ist es eben bei diesen Tools. Es geht nicht darum, einen Menschen, einen Experten komplett zu ersetzen, sondern ihn zu unterstützen, schneller, effizienter zu werden. Und dementsprechend ist es eben kein alleiniges Heilmittel, sondern man braucht auch immer noch den Menschen dazu. So, und das sind so typische Anwendungsfälle. Vielleicht, was ich nochmal ergänzen möchte, wir sprachen eben schon mal über Midjourney. Wenn man in irgendeiner Form mit Bildern arbeitet, ist das ein Tool, was ich wirklich super finde. Also das ist immer noch das aus meiner Sicht beste Tool zur Erstellung von Bildern, wenn man nur ein einzelnes Tool verwenden möchte. Man kann aber auch über andere Tools, unter anderem auch ChatGPT, auch Bilder erstellen. Und dann gibt es wiederum weitere Tools, die diese Bilder nochmal veredeln. Mhm. Und ich gehe noch mal kurz rein. Also jetzt sagen wir mal, du hast jetzt ja ChatGPT. Also wie mache ich das jetzt? Ich sitze jetzt an meinem Computer und wie fange ich jetzt an, ChatGPT zu benutzen? Das Schöne bei ChatGPT ist ja, dass es, das sagt das Wort Chat auch, wie ein Chat funktioniert. Ja, also das heißt, ich gehe jetzt auf die Website, auf meinen Chrome oder was auch immer ich habe, genau. Gib ChatGPT ein. Genau. Komm auf eine Freeware-Software und kann jetzt einfach mit dem Chat anfangen. Genau, dann hat man eine Basisversion, das ist das 3.5-Modell, was dahinter steckt. Das kann aber auch schon einiges. Ich würde zwar immer. Was könnte jetzt so, damit irgendwie jemand, ne, der jetzt Angst davor hat, also was könnten wir dem jetzt mal empfehlen? Also mir kam jetzt davor, dass man vielleicht einen Liebesbrief schreibt. Ja. Schreibt also, mir einen Liebesbrief und dann erklärt man an wen und erzählt ein paar Sachen, die die Person gut findet. Und dann sagt man in 50 Zeilen. Genau. Also einfach ganz witzige, kreative Ideen kann man damit umsetzen. Was jeder mal machen kann, ist irgendwo eine Rede für eine Weihnachtsfeier oder kreative Geburtstagsgrüße, dass man da halt dann noch ein paar Infos zu der Person damit dann reingibt. Vorsicht Datenschutz, also man sollte den Namen vielleicht nicht nennen, aber ansonsten ein paar Informationen noch mit dazu reingibt und sich dann einfach nette Geburtstagsgrüße beispielsweise erstellen lässt. Also solche kreativen Prozesse gehen wirklich super damit und damit kann man eben auch schon überzeugen. Oder einfach mal ein Gedicht erstellen, dieses Liebesgedicht, Liedtext. Sowas. Also einfach mal spielen. Ne? Genau. Also jetzt nicht zu verkopft und ne, was das haben wir Businessleute ja häufiger so an sich, dass wir da erst von vorne schon überlegen wollen, was hinten rauskommt. Einfach spielen, irgendwie mal ein paar Sachen machen. Mein Sohn hat mir dann zum Beispiel einmal erzählt, der hat ein Referat gemacht über ein Buch, Nick Hornby Buch. Und dann hat er sich von ChatGPT gefragt, welche Musik würde jetzt besonders gut zu dem Buch passen. Ja, und dann haben wir uns die Musik angehört und das war total cool. Also man hatte das Gefühl, das hat das Buch gelesen so, ne? Der hat natürlich nur irgendwelche Rezensionen gelesen und dass es irgendwie da um, frag mich nicht, Liebeskummer und Skaten und sowieso geht. Und hat dann Lieder ausgesucht, die um Skaten gehen und Liebeskummer. So, ja. Ne? Also einfach so und so kommt man so ein bisschen ran, verliert die Angst und dann kommen natürlich uns Businessleuten, uns Entrepreneuren, kommen natürlich dann ganz schnell Ideen, was wir daraus machen können. Ja, so sieht's aus. Und wie gesagt, es gibt da ja auch noch so viele weitere Tools, die man dann auch noch verwenden kann. Also jetzt, wo du gerade mit Liedern das gesagt hast, zum Beispiel Suno AI kann ich jedem auch empfehlen. Das ist auch relativ intuitiv. Da kann man Lieder erstellen lassen, die es so vorher noch gar nicht gab. Und die haben eine unglaubliche Qualität auch schon. Und so gibt es eben ganz unterschiedliche Anwendungsfälle auch für Videos, die man machen möchte, für Avatare beispielsweise oder Stimmen zu klonen. Das funktioniert auch wunderbar mit 11 Labs beispielsweise. Das dann könnt ihr eure Eltern trainieren, ja, dass sie dann demnächst dann nicht drauf reinfallen, dass ihr eine Stimme trainiert mit euch, eurer Stimme, und dann die anrufen lasst und dann sollen sie irgendwie Geld überweisen. Und wenn sie das dann tun, dann ja, da sind wir tatsächlich bei den negativen Seiten von genau. der KI, auf die Aber wir auch mal hinweisen. Aber auch die muss man trainieren. Ne? Ja, total. Also dieser Enkeltrick, der geht heute leider sehr viel automatisierter und hochprofessioneller. Okay, Also Jan, ich rate dazu nochmal irgendwie mit deinen Leuten Nutzen tiefer zu legen. Was für Nutzen habt ihr wo geschafft? Und immer zu gucken, kann man den spitz benutzen, um Leute zu überzeugen? Und vielleicht ja eher so etwas spielerischer als mit dem großen eure MitarbeiterInnen auf die Zukunft vorbereiten. So. Das nehme ich mir als praktischen Nutzen direkt hier mit. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, dass du da warst. Und ich hoffe, haben wir unseren Hörern ein bisschen Laune gemacht, irgendwie das Thema noch ein bisschen tiefer anzugehen und ein bisschen rumzuspielen. Und wenn ihr Schüler in der Familie habt, in der Nachbarschaft habt oder so, ich glaube, jeder zweite Schüler ist momentan ein sehr guter Advisor und kann irgendwie euch zeigen, was er damit macht. Und das ist wirklich lustig. Und lasst sie, wenn es die Kinder sind, scheltet sie nicht, sondern applaudiert, dass sie irgendwie den Hack durch die Schule machen. Ich möchte dem mich auch nochmal anschließen, denn das ist etwas, was wir jedem auf dem Weg auch mitgeben, wenn wir unsere Crashkurse beispielsweise machen. Einfach ausprobieren. Die Tools können einem helfen. Es macht Spaß. Also sie können einem sogar auch helfen, dabei neue, weitere Eingaben zu machen oder Probleme dann auch zu lösen, wie man es eben mit der KI löst. Aber das Wichtigste ist, einfach auszuprobieren. Keine Scheu davor haben. Also insofern, macht es. Auf geht's. Du wirst es schaffen. Bis bald. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.